Und herzlich willkommen zum Sächsischen Meer, Folge N. Saskia, bist du auch da? Ich bin auch da. Hallo. Das ist gut. Das ist gut. Nachdem du letztes Mal schon so viel mit dir selbst reden musstest, will ich dich dieses Mal davor bewahren. Das ist sehr nett. Ich habe dich ja dafür heute ein bisschen warten lassen, weil mein Laptop gefunden hat. Hey! 14 Uhr, du willst einen Podcast aufnehmen, gute Zeit, um ein Update zu machen. Ja. Es ging zum Glück schneller als bei mir, aber trotzdem, es ist immer schlechtes Timing. Ja, ich verstehe diese Updates nicht. Ich auch nicht. Das ist doof. Eben, vor allem, man hat halt auch das Gefühl, es verändert sich dadurch überhaupt nichts, oder? Es verändert sich nichts und eben, es dauert ewig und es ist immer zum unpassendsten Moment. Ja. Nervt. Genau, es ändert sich nicht, weil am Handy, da sieht man manchmal noch eine Änderung. Irgendwie das Design ändert sich oder irgendwas passiert, wo man merkt so, oder es sagt einem wenigstens, du bist jetzt wieder sicher. Ja, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und der Laptop macht einfach eine Stunde ein Update und am Schluss, man weiß nicht genau, was er getan hat. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht oder ob es vielleicht uns nur so geht, weil wir uns überhaupt nicht damit auskennen. Das könnte auch sein. Ja. Aber mir geht es ja auch bei Skype meistens so. Wenn wir aufnehmen, muss ich immer zuerst noch Skype updaten. Ja, stimmt. Das hat auch... Das geht wenigstens schnell. Das geht fix. Aber dort merke ich auch keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Naja. Ja. Der N. Ja. Da sind wir schon beim N, ne? Das ist jetzt und der 14. Buchstabe. Das heißt, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte sozusagen vom Alphabet. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, beziehungsweise vielleicht wissen es auch schon einige, dass nämlich der Buchstabe N auf dem zweiten Platz wirklich ist. Ja. Und ist damit der häufigste Konsonant in deutschen Texten mit 9,78%. Krass. Wir also sind wir auf dem Treppchen. Wir hatten ja schon auf Platz 1 das E. Stimmt. Und haben jetzt Platz 2 das N. Wow. Ja. N ist so häufig. Ja, weil hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Ja, für mich wäre A irgendwie logischer gewesen, glaube ich. Oder weiß nicht. Stimmt. Stimmt, wann kommt das A? Ach, das A. Ich bin so dumm, ne? Nein, ich meinte gerade, wann kommt das im Ranking? Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe mich auch gefragt, ob wir den dritten Platz schon gehabt haben, oder? Ich glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Wir sollten uns auch mal das mache ich später mal, dass ich die aufschreibe. Also von 1 bis 26 und dann immer die Buchstaben dazu. Es ist ja nicht so, dass man es nachschauen könnte. Ja, aber das will ich jetzt kurz wissen, wo das A nochmal war. Ja. Moment. Buchstabe A. Ja. Das war nicht Platz 3, oder? Glaube nicht. Es war schon unter den Top 5 oder so? Ja, Top 5 wahrscheinlich. Der 6. Ah, okay. Top 6. Ja. Dann kann ich das auch schon länger her, ne? N. Ja, gut. Also, heute werden die Begriffe nur so um die Ohren fliegen. Ja, eben. Wobei ich gerade noch nicht so viele Sachen mit, die halt mit N anfangen. Lass mich raten, N ist nicht ganz dein Buchstabe. Das N ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe mich immer gefragt, ob sich der N nicht benachteiligt fühlt, weil der M steht immer vor ihm. Und eigentlich sind es doch dieselben Buchstaben. Also von der Form her, irgendwie, das sind doch Zwillinge. Aber der N ist immer so stiefmütterlich. Weil, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Also geht's mir auch, ja. Ja? Ja. Oh. Schon so ein bisschen irgendwie. Naja, wir geben ihm heute eine Plattform. Ist so ein bisschen das schwarze Schaf. Ja, genau. Genau. Dabei ist eigentlich eher der M das schwarze Schaf, wenn man jetzt von der Häufigkeit ausgeht. Das stimmt. Aber heute widmen wir uns vollkommen dem N. Ja. Heben ihn hoch, nennen ihn. Ja. Sehr gut. Und dann kann ich noch dazu sagen, was kann ich dazu noch sagen? Die Gebärdensprache. Das Fingeralphabet, genau. Das ist eigentlich so ähnlich wie das M, haben wir ja, glaube ich, schon vermutet. Ah, ja. Nur halt mit einem Finger weniger. Aber welcher also, fehlt? Es sind nur Zeigefinger und Mittelfinger. Okay. Und auch nach unten halten, geschlossen. Genau, nach unten, ja. Okay. Und der Handrücken zeigt nach vorne, ja, genau. Der Ringfinger einklappen und der kleine Finger. Okay, ja, jetzt habe ich's. Also das eigentlich relativ einfach, also finde ich einfacher als das M. Ja. Weil ich mit dem Ringfinger immer so ein bisschen Probleme habe. Der hängt da so schief. Oh. Ja, sehr gut. Was kann ich noch sagen? Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, oder? Was gibt's noch zum M? Hat der irgendeine Bedeutung? Wie M mehr und N ist vielleicht Nebel? Nee, bisher. Nee, ich sehe gerade nichts dazu. Okay. Ja. Ja gut, dann ergründen wir ihn jetzt. Das machen wir. Und du ziehst die erste Kategorie. Ich ziehe die erste Kategorie, genau. Ach, warte, stopp. Warte, ja. Wir wollten doch noch, nee, organisatorisch das ist es nicht, aber stimmt. Infos fernab von unserem Stadtland-Fluss-Spiel. Und zwar haben wir uns nach der letzten Aufnahme ja gefragt, also das haben wir nicht mehr aufgenommen, sondern wir haben uns das nur gefragt, privat. denn wir reden auch privat miteinander. Genau. Ob es ja eigentlich Hörer unter euch Hörern gibt. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, natürlich. Die per Zufall uns gefunden haben. Genau. Kann man das so sagen? Also die nicht über das Podcast UFO, die Telegram-Gruppe zu uns gestoßen sind und auch weder mit Saskia oder mir verwandt oder befreundet sind. Oder von uns bezahlt werden, dass sie oder es hören. Oder von uns bezahlt werden. Ich meine, irgendwie müssen die 1000 Hörer ja auch eben, ne? Ja. Ja auch irgendwie zusammenkommen. Genau, das würde uns mal sehr interessieren. Und wenn du, genau du, dich jetzt angesprochen fühlst. Dann hör auf zu essen, Bahn zu fahren. Genau. Oder sonst was zu tun. Und, genau. Schreib uns auf der Homepage oder auf Instagram. Das finden wir sehr toll. Ja, es würde uns wirklich Wunder nehmen. Und vor allem auch, wie man darauf kommt. Also ich glaube nicht, dass man häufig sächsisches Meer googelt oder bei Spotify eingibt. Ja. Also wie, genau. Wie stößt man auf unseren Podcast, wenn man uns nicht kennt? Ich glaube, wir machen uns jetzt so voll die Hoffnung, dass uns irgendwer schreibt. Und ich glaube, es schreibt uns einfach niemand. Aber deshalb enttäuscht uns nicht. Macht uns eine Freude. So wie jetzt wir euch jetzt dauernd eine Freude machen. Jetzt fängt bestimmt irgendwer an zu trollen und schreibt uns mit falschem Namen auf der Website oder so. Nur damit wir nicht enttäuscht sind. Na gut. Also ich meine, wenn es eine gut durchgezogene Lüge ist, die wir dann nicht merken, okay, ne? dann ist es okay. Dann können wir leben. Das stimmt, ja. Wir lassen uns gerne belügen. Genau, also entweder ihr seid wirklich fremde Hörer oder ihr seid gute Lügner. Dann schreibt uns. Ja, bitte. Ja, okay. Das Super. Wollten wir noch geklärt haben. Jetzt kannst Sehr du den ersten, die erste Kategorie. Jetzt kommt der große Auftritt. Also, diese Karte hier, die will gezogen werden. Ah, ein Kühlregal-Ding mit N. Das wollte ich noch sagen. Wir hatten in der letzten Folge nichts mit Essen. Was sehr traurig ist. Deshalb wird es auch nicht die beste Folge. Ja. Aber was auch schön ist, weil wir in dem Fall noch sehr viele Essen-Kategorien übrig haben. Die kommen wahrscheinlich jetzt alle. Genau. Also wir fangen an mit Kühlregal-Ding. Boah, mit N finde ich schon schwierig. Ja, N ist kein typisches Kühl. Ich hab was. Oh. Naturjoghurt. Oh. Ja, stimmt. Ja. Ich würde sagen Naturjoghurt, aber ja. Ach so, aber fängt ja auch mit N an. Genau. Also ist es okay. Es ist okay. Magst du das? Den Joghurt? Das Joghurt? Ich würde den Joghurt sagen. So. Magst du den Joghurt? Oder einfach magst du Joghurt? Einfach ganz ohne. Ist Joghurt dein Ding? Genau. Ja, ist schon mein Ding. Auf jeden Fall. Aber auch den Natur? Ja, auch. Also halt nicht pur, ne, sondern immer mit Obst oder mit Müsli. Aha. Also jetzt so pur löffel ich den nicht. Verstehe. Und du? Ja, also ich kaufe mir ihn eigentlich selten Natur. Und wenn, dann mache ich so Honig rein. Ja. Aber wenn du sagst, du mischst ihn mit Obst, irgendwie kriege ich das bei mir nicht. Ich weiß, das machen viele, aber ja, irgendwie geht das in meinem Kopf nicht zusammen, dass man Obst mit einem Milchprodukt. Wieso? Mischt, was eigentlich eine falsche Aussage ist, weil es gibt sehr viele Dinge, die man so macht, aber irgendwie, nur, also jetzt so, sagen wir, Pfirsichstücke, die so saften, und dann Naturjoghurt darunter. Ja, ist doch voll lecker. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Au! Sorry. Ich hab dir nichts auf die Hand getan. Nee, aua. Okay, sorry. Jetzt liegt sie auch auf meinem Handy, ne? Hallo, mit Lucy. Deinem dicken Po hier. So. Ja, nee, also das esse ich schon gerne. Also ich finde, das ist jetzt eine These. Ja. Obst pur ist am leckersten. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mir Erdbeer, es ist die Erdbeerzeit natürlich schon vorbei, aber ja. Zur Erdbeerzeit, wenn ich mir Erdbeeren gekauft habe, würde ich die immer, immer, immer pur essen, als sie mit Joghurt zu mischen. Ja. Aber ich würde es auch, also mit Joghurt finde ich das auch ganz lecker, aber pur mag ich es lieber. Oder auch so, keine Ahnung, was macht man denn noch? Also ich esse sowieso das Obst lieber so in seiner Ursprungsform. Ja. Ich bin auch gar kein Fan davon, das irgendwie zu pürieren in Mixer, Smoothie, was weiß ich, das mag ich alles nicht. Okay, ich schon. Also das Smoothie habe ich mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben gekauft. Ich finde das so komisch und unnötig. Okay. Ich esse es lieber, so ist es dann auch mit dem Joghurt. Also ich mag das schon. Ja. Aber würde es immer vorziehen, pur zu essen. Verstehe. Das Obst, ja. Vielleicht noch eine Ergänzung zu meiner These. Also ich meine, es gibt ja auch das Bircher Müsli. Und dort kann man ja auch Obst reinmachen. So, aber ich glaube, das Ding bei mir ist, wenn da noch ein Komponent dabei ist, der die Flüssigkeit aufsaugt, also wie eben Haferflocken, dann ist es in Ordnung. Okay. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ja. Aber also, ja. Ja. Ja, schreibt uns eine Mail, wie ihr euer Obst und euren Naturjoghurt esst. Auch wenn ihr uns kennt. Ja. Ja. So, wäre ich klug gewesen, hätte ich mir jetzt während unserer Unterhaltung was überlegt. Ja, mit M. Was ich nennen möchte, habe ich nicht getan. Was gibt es? Okay, also wir sind bei der Joghurtstation. Dort hast du es genommen. Dann, das ist nicht. Was kommt denn noch? Okay, jetzt sind wir beim Käse. Käse mit N? Nee. Teige? Auch nicht. Tiefkühl? Gibt es ein Obst? Obst mit N? Nein? Nektarine. Ich hab was. Okay. Und zwar sind wir jetzt in der Tiefkühlabteilung. Ja. Und holen uns dort ein Nusseis. Okay. Ja. Nicht hinterfragen. Okay. Ich mach nix, ne? Gut. Ja, Nusseis. Würde ich nie kaufen, aber. Kommt drauf an, was für eine Nuss. Welche sind denn akzeptabel? Also Walnusseis ist ziemlich lecker, finde ich. Wenn die Walnuss noch karamellisiert ist? Ja. Aber fängt halt nicht mit N an, ne? Genau. Und deshalb, wir kaufen uns eine Nussmischung. Also, ne, deshalb heißt es nur Nusseis, weil so viele Nüsse drin sind. Mhm. Ja. Ja. Also Walnusseis finde ich, wie gesagt, lecker. Und so. Aber kaufe ich mir jetzt auch nicht unbedingt. Und so Haselnuss. Es gibt ein Eis in der Migros zu kaufen. Das heißt Chaponnet. Und das ist, glaube ich, Haselnusseis, wenn ich mich nicht täusche. Und dann oben drüber hat es so Nusskrokant, also karamellisierte kleine Nussstücke und so ein bisschen Zucker. Also nicht für dich, wenn du fastest. Ach. Ach. Das ist schon lange her. Genau. Und das ist echt lecker. Da freue ich mich immer auf diese. Ja, das klingt gut. Ja. Und das ist so ein Portionsbecher, gibt es das zu kaufen. Ah, okay. Ja. Das ist perfekt. Mhm. Genau. Je nachdem, was man für eine Portion möchte. Ja, also sie ist schon ordentlich. Aber man mag es. Also man kann, man schafft es. Das ist gut. Eine gute Portion. Okay. Ja. Ja. Führ uns weiter. Zieh okay. eine weitere Kategorie. Ah, übrigens, es hat sich niemand ja. bei uns gemeldet, der für uns eine App entwickeln möchte. Stimmt. Ein bisschen enttäuschend. Na gut, aber die Folge ist auch erst ein paar Tage her, ne? Stimmt, ja, gut. Kann ja noch kommen. Aber die hören die doch alle sobald sie auch, online ja. gestellt wird. Was anderes auch. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Also sie dürfen sich noch bei uns melden. Ja, gerne. Wir sind tolerant. Ich habe gezogen. Ja. Die Todesursache. Oh, auch eine meiner Lieblingskategorien. Na dann. Na dann, sei mal kreativ. Schieß los. Von einem Nashorn aufgespießt werden. Okay. Ja. Das stelle ich mir nicht so schön vor. Ja, es geht nicht um schöne Todesursache. Nee, das es geht stimmt, um Todesursache. Aber es gibt ja Sachen, wo man sich denkt, okay, das, damit könnte ich leben. Beziehungsweise sterben. Ja. Und Sachen, wo man denkt, oh, das ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Und ich glaube, das fällt unter die Kategorie schmerzhaft. Ja. Stimmt. Ja, und das Nashorn, das macht dann noch so ein kleines Lagerfeuer und das ist ja dann Mensch am Spieß quasi. Ja. Also Mensch am Horn. Und passiert das so auf Safari oder ist das im Zoo passiert? Nein, ich sehe Afrika vor mir. Okay. Das Afrika. Ja. Genau. Und das Nashorn, das eine Nashorn. Das eine Nashorn. Weil ich glaube, das Horn können die schon über Feuer halten wahrscheinlich. Horn ist ja tot. Ich glaube nicht, dass sie das schon mal ausprobiert haben. Naja so gut, wir können unsere Haare auch nicht über Feuer halten. Aber ja, ist ja auch totes Horn. Aber dickes totes Horn. Also in meiner Vorstellung hängt der Mensch da dran. Okay. Am Horn. Und dann wird da knusprig gebraten. Überm Feuer. Und da gibt es so ein kleines Familienabendessen. Ja, ist doch schön. Gell? Knuspriger Mensch. Und was war das für ein Mensch? Hat er sich da einfach nur verlaufen? Oder auf jeden Fall ein Mann. Okay. Ja, verlaufen ist nicht schlecht, genau. Er hat sich verlaufen, weil es ist ein moderner Mensch, der eben nicht mehr sich orientieren kann ohne Google Maps. Und das Handy hat keinen Akku mehr und er kann keinen Sonnenstand lesen und weiß nicht, was es bedeutet, wenn der Sand von links nach rechts wirbelt und so weiter. Okay. Und deshalb ist er dann dort Auge mit einem Nashorn gestanden und das Nashorn hat sich gedacht, na mit einem kleinen Pieks habe ich den. Der ist schwach, der kann nicht mehr rennen. Ja. Und das kann war's dann für den Mensch. Okay. Ja. Traurig, aber kann vorkommen. Ja. Jetzt schreibt uns bestimmt irgendjemand, Nashörner sind Vegetarier. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Ja. Wie stirbt man bei dir? Ganz simpel. Indem man eine Nussallergie hat und zu viel Nusseis gegessen hat. Also eine, von der man nichts weiß, ja. die aber ganz, ganz schlimm ist. Sehr gut. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch die Kombination im Nusseis, die dann den Tod verursacht. Ja, genau. Einzelne Nüsse sind okay, aber dann die Kombination vielleicht aus den Nüssen. Ja. Und erstickt man oder ist es irgendwie so eine Hautreaktion? Nee, ich glaube, man erstickt. Okay. Würde ich sagen. Ja. Es schwillt halt alles ganz doll an und dann erstickt man. Ja, und das geht schnell. Ich weiß es nicht genau. je nachdem, wie schnell man halt reagiert, also, ne, also die Allergie. Also im besten Fall reagiert man gar nicht, sonst stirbt man nicht und dann ist es keine Todesursache. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja. Hm. Ja, das Nusseis wurde wahrscheinlich irgendwo gegessen, wo man eben keine Hilfe rufen kann. Ja. Vielleicht in Afrika. Vielleicht das. Und du kannst halt auch schwer rufen, wenn sich dein Hals langsam zuschwillt. Stimmt. Wie wäre es, wenn die Frau des Nashorn-getöteten Nusseis gegessen hat und er dann Hilfe holen wollte und dabei eben... Oder ja. Die Frau, vom, die wollte den auch loswerden und hat zusammen mit den Nashörnern den Mann gegrillt und gegessen und sie hatte als Nachtisch Nusseis mitgebracht. Und oder... Ja. Ja. Oder das ist so passiert, aber der Mann hat vorher Nusseis gegessen. Und weil sie dann den Mann gegessen hat, hat sich das Nusseis, weil das ist, war noch nicht lange her, hat sich das auf sie übertragen, weil sie wusste eigentlich von ihrer Nussallergie und hätte natürlich niemals Nusseis gegessen. Aber weil sie dann ihn gegessen hat. Aber sowas, also nicht so ganz so ähnlich, aber so ein bisschen ähnlich, habe ich mal gelesen, da hatte eine Frau eine ganz, ganz schlimme Nussallergie und ihr Freund hat kurz vorher Nüsse gegessen und dann haben die sich geküsst und dann hat das bei ihr eine allergische Reaktion ausgelöst. Ui. Ich glaube, die ist sogar gestorben. Oh Gott. Den Zeitungsartikel muss ich noch mal suchen, aber ich hatte das mal im Internet gelesen. Kuss des Todes. Ja, richtig krass. Das ist schön. Halt, da waren dann noch so Spuren in seinem Mund, die sie dann, also dann ist das ja quasi wie selbst gegessen. Aha. Ist das der beste Mord? Vielleicht. Weil ich meine, kann ja niemand beweisen, dass er das wollte, dass sie stirbt. Das stimmt. Okay, lassen wir mal so stehen. Hier, ich habe es aber sogar gerade gefunden. Sehr gut. Frau 20 stirbt durch Kuss ihres Freundes in Kanada. Uff. Ist aber schon 3 Jahre her, aber trotzdem. Sie ist immer noch tot. Ja, durch einen Gute-Nacht-Kuss. Ah nee, der hat Erdnussbutter, ein Brot mit Erdnussbutter gegessen. Oh, das ist echt krass. Krass, ne? Aber dann muss das ja auch eine richtig schlimme, also richtig starke Allergie gewesen sein. Ja. Ja. Ja, so eine Nussallergie ist, glaube ich, nicht ohne. Ja. Also ich kenne auch eine, die stellt dann selbst die Nüsse, wenn sie auf dem Tisch stehen, Erdnüsse, stellt sie dann weg, weil wenn sie die Partikel einatmet, ist das eben auch schon, kann das auch schon eine Reaktion auslösen. Ja, aber schön, dass sie auch bei der Todesursache Essen eingebaut haben. Ja. Ja, so sind wir. So sind wir. So, dann ziehen wir doch mal die nächste. Ja. Ich nehme Dieter. Es geht weiter mit Essen. Ach. Süßigkeit. Zählt auch so Chips-Kram? Also irgendwie, was ja eigentlich nicht süß ist, sondern salzig, aber auch. Wir haben nicht gesagt Snacks. Das ist für mich ist das aber trotzdem alles über Begriff Süßigkeit. Na gut, okay, dann nicht. Ich sage jetzt auch nicht Nussschokolade. Okay. Sondern? Und das, was ich sagen wollte, geht ja dann nicht. Hast du an Nachos gedacht? Ja. Ich auch. Was gibt's denn noch so? Warte mal. Oh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich muss kurz überlegen, wie es nochmal heißt. Mhm. Es sind so kleine, so in Karo-Form. Oh, wie heißt das denn nochmal? Warte. Ich hoffe, du nimmst nicht das, was ich nehmen wollte. Napo? Napo. Kennst du das? Nein. Das ist so, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Außen ist das auch Schokolade. Ich glaube, das innen ist irgendwie so Nougat. Oh, Nougat. Also, nee, das wollte ich nehmen. Das hast du jetzt nicht gesagt. Nein, das ist ja, ich nehme ja Napo. Gut. Aber Napo ist halt so ein... Wie schreibt man das? N-A-P-P-O. Okay. Noch nie gesehen. Und das, Ist das lecker? Ich bin nicht so ein großer Fan davon. Womit ist das gefüllt? Also es sind wirklich so, wie hast du gesagt? Die Form? Ach so, so Raute, also Raute, so genau. Karo-Form, ja. Und dann ist es in grünes, rotes oder blaues Alufolienpapier, ja, genau, eingewickelt. Und darüber ist es steht Napo auf silbernem Hintergrund. Ja, das ist es. Und das ist Nougat dort drin. Aber haben die Farben denn eine Relevanz? Nö. Okay. Ist einfach nur, damit es schön eingepackt ist. Aber also ich habe das jetzt im Laden. Im Laden habe ich es auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber an Karneval wird das oft, bei den Umzügen wird es oft geschmissen. Ah, dann ist also es was Günstiges. Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Aber die werfen auch Haribo und so. Also die werfen nicht nur günstige Sachen. Ah, schau, aber es gibt auch Napo Haselnuss Puffreis. Sehe ich da gerade. Okay. Aber vielleicht ist das halt so... Und da ist so Zartbitterschokolade drum. Okay. Vielleicht hat es das noch nicht über die Grenzen geschafft, Napo. Nein, ich weiß auch nicht, ob es schaffen wird. Aber, also ich würde es ausprobieren. Ich bin am Zweifeln, ob es jetzt was Leckeres ist. Ja, ich habe es auch sehr lange nicht mehr gegessen, aber ich fand das nie so toll. Ja. Da kommen wir eben zu meinem Nougat, wollte ich nehmen, also will ich nehmen, nehme ich auch. Ja. das ist auch so etwas, das ich immer wieder probiere und auch wenn ich in Frankreich bin, dort ist es ja sehr bekannt und beliebt und gibt Läden mit zigtausend Sorten Nougat. Aber irgendwie begeistert es mich eigentlich nie wirklich. Also es ist ja sehr süß. Und auch wieder mit Nüssen, also... Ja. Ja, und trotzdem, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich mag es gar nicht und esse es eben nicht, sondern, weiß nicht. Also was wird Nougat, wie, aus was setzt sich das zusammen? Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich bin aber auch nicht so ein Nougat-Fan irgendwie. Und in den Weihnachtsmärkten ist es in den letzten paar Jahren bei uns so hochgekommen, dass es so Nougat-Stände gibt. Mit riesen, also kannst du dir vorstellen, wie ein Käseleib, aber halt einfach Nougat. Und dort wird der dann so abgebrochen. Also riesig. Und eben auch in allen möglichen Sorten, Schokolade, Pistazie, Cappuccino, Karamell. Oh. Ja. Okay. Ich schau mal kurz, ob ich da rausfinde, wie Nougat hergestellt wird. Herstellung. Dunkler Nougat, weißer Nougat, was wollen wir denn? Türkischer Nougat, holländischer Nougat. einfach mal Herstellung. Die Hauptzutat von dunklem Nougat sind Haselnüsse. Die Kerne werden geröstet und abgekühlt und in einer Mühle zerrieben. Dadurch entsteht eine Rohmasse ähnlich dem Marzipan. Die Paste wird nusskrokant beigemischt, damit es dunkler wird. Okay. Die Haselnussmasse wird mit Puderzucker, Kakaobutter, Kuvertüre, Vanillin und Milchpulver verknetet und gewalzt. Okay, optional werden Pflanzenfette wie Sojafett beigefügt. Okay. Und die Masse kühlt, erstarrt und dann wird sie geschnitten. Das klingt eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ja, es hat, ja. Ja, es gibt doch in, ich habe das mal gekauft, wo war das? Habe ich es in Polen gekauft? Weiß ich nicht mehr. Das gibt es doch auch von Spanien. Auch so irgendeine Nussmasse, die ist aber ziemlich, klebrig, bisschen feucht noch. Und dort ist auch, wenn man die zum ersten Mal isst, denkt man sich auch so, irgendwie, muss ich nicht. Und dann ist man weiter und irgendwann bin ich fast süchtig geworden. Das war so, nom nom nom. Aber keine Ahnung mehr, wie man das nennt. Wo hattest du das her? Ich bin unsicher. Ich glaube, ich habe das in nee, es kann nicht sein. Oder vielleicht in Griechenland. Irgendwo, okay. Und es gibt aber aus Spanien, glaube ich. Jetzt schaue ich, da ist noch eins. Vielleicht ist es das. Turon. Vielleicht ist es das. Ich google das noch kurz. Also vorhin, das Zitierte war übrigens Wikipedia. Quellenangabe. Ja, ich glaube, das ist Turon, was ich meine. Da müssen wir erst mal kurz angucken, was es ist. Und das ist aber irgendwie auch mit Mandel, also nicht nur Haselnuss. Und das ist dann wirklich so weicher als der Nougat, den man so kennt. Okay, das sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ja, gut, aber wir können ja dann beim Tee darauf kommen. Ja, genau. Ja. Zieh ich mal die nächste. Je mehr ich rede, desto verschnupfter wirst du wieder. Meine Nase wieder. Ich weiß nicht warum. Ja, weil am Anfang klangst du wirklich schon fast gesund wieder. Ja. So, was nehmen wir denn? Lucy soll dir mal ein Taschentuch reichen. Ja, die liegt hier und schläft. Oh. So. Ich nehme die Stadt. Die Stadt mit N. Ich will was nehmen, wozu ich auch was sagen kann. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay, auf die Schnelle kommt nichts. Dann nehme ich halt das, was kam. Nizza. Ah. Ja. Ja. Warst du da schon mal? Nein. Also zumindest nicht bewusst. Nein. Und ich kann nichts dazu sagen. Ist, glaube ich, so eine Partystadt auch geworden, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da früher mal war. Aber es sieht schön aus. ja. Soll ich wieder Reisetipps machen? Ja, Reisetipps gerne. Mit Saskia. Dieses Mal Nizza. Okay. Also Nizza befindet sich natürlich in Frankreich. Und ist, glaube ich, an der Côte d'Azur. Ja. Ja, genau. Direkt am Meer. Es hat ein bisschen Felsen, aber auch viel Strand. Das Meer schäumt. Das Meer schäumt. Die Häuser sehen schön aus. Sonnenuntergang sieht schön aus. Ich glaube, Nizza besteht vor allem aus einer großen Hauptstraße, dem Meer entlang. Und hinten dran kommen dann die Häuser. Aber die sind wirklich hübsch. Es sind hübsche Häuser. So alt ein bisschen, aber gepflegt. In orange-gelben Tönen. Sehr harmonisch im Sonnenuntergang. Also es ist dann so, es wird eins. Ja, also durchaus Daumen hoch und empfehlenswert. Geht alle von Moldawien nach Nizza. Oha, das ist aber eine etwas weitere Reise, ne? Ja, die haben doch alle, es sind doch alle Studenten. Danke. Okay. Die haben Zeit. Nur halt kein Geld. Wenn ihr keine Studenten seid und uns nicht kennt, dann schreibt uns. Ja. Ich muss bei Nizza blöderweise immer an diesen Anschlag denken, weil mit dem LKW. Ah, das war dort. Das war in Nizza. Stimmt. Und danach wurden nämlich ja bei vielen, ich weiß nicht, ob das, also es war, ich glaube, da habe ich noch in Dresden gewohnt. Mhm. Da haben die oft, wenn da irgendwelche Veranstaltungen waren, ich glaube beim Weihnachtsmarkt und auch bei den anderen Sachen, haben die immer so große Betonklötze aufgestellt und die Nizza-Steine oder Nizza-Blöcke oder so genannt. Ah, wirklich? Ja. Ja, ah, dachte ich auch so, muss man das jetzt so nennen? Also, ja, ja. Aber irgendwie musste ich da gerade dran denken. So, weil, ne? Ja, die Verknüpfung hatte ich nicht mehr. Aber klar, ja, jetzt wo du es erzählst, sind die Bilder wieder im Kopf. Mhm. Ja. Ja, diese Betonklötze, die sind jetzt schon überall. Das. Ja, sieht man jetzt wirklich oft. Ja. Hey, wie schön und motivierend das Ende doch ist, ne? Es war bis jetzt mit viel Essen angereichert. Und auch mit viel Tod. Mit viel Essen, mit viel Tod. Aber unterhaltsame Töder. Total. Töder. Total. Ja, aber deine Stadt fehlt noch. Ja, ich habe tatsächlich zwei, zu denen ich aber zu beiden nicht so viel sagen kann. Ich hätte jetzt auch noch eine gute, aber ich kann auch nichts dazu sagen. Ja, sag. Also die eine ist in Deutschland. Ja. Die andere ist in Amerika. Ah, nehmen wir Amerika. Okay, New York. Liegt auf der Hand. Kann ich aber nichts zu sagen, weil ich da noch nie war. Ich auch nicht. Würde ich aber eigentlich gerne mal hin. Okay, also Moldawien, Nizza, New York. Und weißt du, was das andere war, was ich aus Deutschland hatte? Nürnberg. Nürnberg, ja, okay. Ja. Und ich habe jetzt noch an Napoli gedacht, in Italien. Aha, ja. Aber mehr, weil ich an die Tomatensauce dachte. Weil du wieder an Essen gedacht hast. Natürlich. Ja, das wird doch eine schöne Rundreise, ne? Wunderbar. Also einmal um die halbe Welt. Ich glaube, New York muss schon sehr so eine pulsive Stadt sein. Also ich glaube, dort kommt man mit sehr vielen Eindrücken wieder nach Hause. Ja, ich auch. Das ist bestimmt auch erstmal so ein bisschen Kulturschock. Auch wenn im ersten Moment denkt, okay, es ist halt eine Großstadt so, aber es ist ja ganz anders als hier in Europa eine Großstadt. Ja. Oder zumindest so in Deutschland. Und ich bin schnell überfordert von solchen. Also ich glaube auch, diese Hochhäuser, die würden mich erdrücken. Ich könnte dort niemals leben. Also obwohl ich noch nicht dort war, aber so das Gefühl, du siehst ja eigentlich kaum Himmel, gehe ich davon aus. Weil eben, du schaust nur an Häuser. Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem so, wenn man mal irgendwie nach Amerika fliegt, ja, würde ich da eigentlich auch dann mal gerne hin. Ja, auf jeden Fall. Das schon. Ja. Und das ist bestimmt, ich stell's mir, okay, das ist super kitschig, aber ich stell's mir in der Weihnachtszeit auch voll schön vor. Oh ja. Ja, das muss schön sein. Die haben ja auch nur wirklich Schnee, gell? Ja, und mit so riesigen Weihnachtsbäumen. Ja. So. Ja, das muss, wollen wir das mal machen zu unserem 10-jährigen Jubiläum, Podcast-Jubiläum. Und spielen Kevin alleine in New York nach. Ja, genau. Ja. Machen wir. Das wäre schön. Sehr gut. Ja. Ja, diese Woche kam ja aus, wann wir das, also voraussichtlich vielleicht auch nicht, das nächste Mal zusammen den Podcast aufnehmen. Ja, stimmt. Gell? Also, wenn du nicht vorher noch 5-mal in die Schweiz kommst. Genau. Genau. Aber ja, bis dahin ist auch noch ein bisschen, ne? Ende Mai. Ja, dauert noch etwas. Ein bisschen, ja. Aber es geht auch schneller, als man denkt. Das stimmt. Weil jetzt ist auch schon wieder Ende September. Getrucki zucki. Nächste Kategorie. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Diese Karte wird ein Instrument. Oh Gott. Oh, ich hab was. Puh, gibt's überhaupt was mit N? Aha. Also scheinbar ja. Soll ich sagen? Und du überlegst, ne? Ja, mach mal. Die Nasenflöte. Aha. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist schon verrückt, oder? Das ist total Nasenflöte. Verrückt. Also es ist auch naheliegend. Man kriegt Luft aus der Nase und kann Töne erzeugen. Ich könnte im Moment keine Nasenflöte spielen. Das stimmt, sehr schade. Die Karriere muss noch ein bisschen warten. Ja. Die Nasenflötistin Maren. Ja. Aber so eine Nasenflöte, die spielt dann, also kann man da auch eine Melodie mitspielen? Ich glaube schon. Also die es können, können das wahrscheinlich können wie eine normale, wie eine normale Flöte bedienen. Krass. Also nee, also. Aber es sieht auch schon ein bisschen albern aus, ne? So eine Nasenflöte. Ja. Ja. Total. Und das wäre jetzt auch nicht mein bevorzugtes Instrument, so. Glaubst du, es gibt Nasenflötenunterricht? Also irgendwo muss man es ja lernen. Ja, aber, also. Also wahrscheinlich nicht am Konservatorium. Aber habe ich noch nie gehört, dass jemand, also vielleicht sind das auch Leute, die spielen normale, also so Blockflöte oder weiß ich nicht, Querflöte, irgendwas. Und haben dann auch als Spaß nebenbei Nasenflöte und vielleicht können das halt. Oder die Nasenflöte ist für Einsteiger. Ja, oder das. Jetzt würde ich mir gleich, gucke ich mir gleich ein Video an, wie jemand Nasenflöte spielt. Das will ich jetzt wissen, wie das aussieht, also, wie sich das anhört. Die ja. Nasenflöte. Ich glaube, gibt's noch irgendwas anderes mit N? Ich habe nichts anderes mehr parat. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich muss meinen Joker einsetzen, Siri, den ich bisher noch nicht gehabt. Frag mal wieder Siri. Ja. Warte. Siri? Hä? Ja, ich weiß doch. Ich spinne schon wieder. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja. Wenn du möchtest, kann ich empfehlen. Nenne mir ein Instrument mit N. Alles klar, schau mal. Sie hat mir Musikschulen aufgelistet in meiner Nähe. Ich weiß nicht, warum. Bieten die Nasenflötenunterricht an? Das könnte ich mal gucken. Aber nee, sie hat meine Frage nicht verstanden. Ja. Ja. Dann musst du manuell suchen. Ja. Okay, da steht, habe ich alles noch nie gehört, die Nachrichtentrommel, was soll das denn sein? Die Nagelgeige und das Nagelklavier. Also, alles Quatsch. Okay, also, was zur Hölle soll eine Naturtrompete sein? Aus Holz? Ist das... Ja, okay. Vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man damit Musik macht mit der Naturtrompete. Ich werde sie mal kurz googeln, wie sie aussieht. Ich habe ein bisschen Angst. Es sieht aus wie eine normale... Okay, nee, nicht ganz so, aber... Ah. Das ist eine Trompete, die nicht mit Ventilen, Klappen oder irgendwelchen Löchern zu Tonhöhenveränderungen ausgestattet ist und daher nur die Töne der Naturtonreihe hervorbringen kann. Okay, ist es dann noch eine Trompete? Ja. Ja. Ja, also ich meine, ich kann einem Klavier auch die Tasten wegnehmen und dann sagen, man ja, hört aber da nur kommt ja die Schwingungen. Ton. Ja. Der Saiten, wenn ein Erdbeben, ein Naturerdbeben stattfindet. Ja, genau. Ja, gut. Ja, gut, ich zieh mal das nächste. Ja. Will mich hier nicht so. Eine Beleidigung. Ich beleidige zu selten. Ja, halt was im Moment so ein bisschen politisch ist. Du Nazi. Aha. Wobei manche sich das vielleicht nicht als Beleidigung sagen, sondern hey, du bist ja auch Nazi. Komm. Aber sonst? Ich hab was. Okay. Du neunmal kluger. Ah, sehr schön. Ja. Du wie neunmal kommt kluges man da? Nashorn. Wie kommt man direkt, also wie kommt man auf neunmal klug? Warum neunmal? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich halt klüger als... Wahrscheinlich, weil jemand Stadt, Land, Fluss gespielt hat. Vielleicht. Und bei N noch eine Beleidigung einfügen musste und dann neunmal klug erfunden hat. Ich gucke mal, ob ich dazu was finde. Neunmal klug. Das ist schon ein lustiges Wort. Und das gibt's wahrscheinlich wirklich nur in Deutsch. Ja. Das kann man nicht übersetzen. Nee, glaube ich auch nicht. Das hört sich kompliziert an. Das Zahlenwort 9 hängt möglicherweise mit neu zusammen. Das würde sich so erklären, dass man früher in einem Vierersystem rechnete. 9 nannte man demnach die erste Zahl der dritten Vierergruppe, die nach der 8 kam. What? Okay, ich bin raus. Aber verstehe ich trotzdem nicht so, wieso man neunmal klug dann sagt. Ich auch nicht. Also hier steht die Skala der mal klugen reicht von 0 bis 10. 9-mal kluge sind daher überdurchschnittlich intelligent. Aber warum dann nicht 10-mal klug? Dann ist das ja das Klügste. Vielleicht sind sie eben nicht die Klügsten, sondern... Ja, stimmt, 9-mal klug sind ja auch eigentlich eher so ein bisschen Besserwisser, Klugscheißer, genau. Ne? Genau. Ja, stimmt. Na gut, aber gut bist du darauf gekommen. Soll ich noch eine ziehen? Ja, mach. Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin vorhin auch schon am Gehen gewesen. Es ist halt auch Sonntag heute, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Ja, am Sonntag... Scheint die Sonne. Ja, am Sonntag trifft man sich oft ja zu Kaffee und... Kuchensorte. Genau. Okay, ich sag jetzt auch nicht Nusstorte. was gibt's denn noch mit N? Und Kuchen. Lucy, sag mir mal einen Kuchen mit N. Kuchen mit N. Jetzt habe ich sie aufgeweckt. Oh, bell mal. Das ist grumpy. Oh. Ich muss vor allem gleich mal mit ihr rausgehen, ne? Essen wir dann einen Kuchen mit N? Wie zum Beispiel? Nutella-Torte. Boah, das ist doch wieder so ein deutsches Ding. Ich glaube, weiß nicht, ob es das gibt, aber ich kann es mir schon vorstellen. Hm. Nutella-Torte. Wie stellst du sie her? Wie sieht sie aus? Führ uns durch das Rezept. Eigentlich stelle ich sie mir so vor, dass sie genauso gemacht wird wie so ein normaler Marmorteig, nur statt Kakao nimmt man Nutella. Wow. Ja, glaubst du, das ist unrealistisch? Nein. Also, gut, bei Kakao lässt man dann... Okay, das gibt es tatsächlich. Wirklich? Nutella-Kuchen, ja. Aber so, wie du geschrieben hast? Ich guck grad, warte. Ja, schon so ähnlich. Okay. Aber man muss trotzdem auch noch Kakao benutzen. Hm. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Schokoladig halt, ne? Aber, ja, ich bin ja kein Nutella-Fan. Ich esse das eigentlich nie. Ich habe mich als Kind von fast nichts anderem ernährt. Wirklich? Ich weiß nicht, wieso es meine Eltern zugelassen haben. Aber ich habe eigentlich schon fast zweimal am Tag, also gefrühstückt habe ich Nutella. Ja. Und ganz oft auch abends nochmal. Ach, krass. Und mittags habe ich halt dann normales Essen gegessen. Ja, ist echt... Ja, es gibt ja auch die, die sagen, die löffeln das so aus. Aber das mache ich nur, wenn es ganz, ganz schlimm ist und ich irgendwas Süßes brauche. Dann kann man mal so einen Löffel Nutella essen. Aber das habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Okay. Kommt man sich immer ein bisschen komisch bei vor. Ha. Ja. Aber so Crepe mit Nutella? Na, ich weiß nicht. Dann... lieber einfach Schokoladensauce oder Schokoladenstreusel oder... Ah, nee. Doch, wahrscheinlich ist es wieder die Nuss darin, die mich stört. Ich bin ja kein Nussfan. So, nein, aber ich finde, es schmeckt gar nicht so doll nach Nuss. Ja, es ist einfach meine Erklärung. Ja, okay. Aber eben, ich bin auch nicht damit aufgewachsen. Bei uns gab es das... nicht. Im Hotel habe ich es dann manchmal genommen, so eine Portion, aber dann war auch wieder gut. Ja, okay. Ja. Und hast du irgendeinen anderen Kuchen? Ich überlege mir. Es gibt wirklich keine Früchte mit N, oder? Ja, außer Nektarine. Ja, stimmt. Die hast du vorhin schon. Ja, das hast du eben schon Nektarine. Aber Nektarinenkuchen mache ich nicht. Nee, das habe ich auch nie gemacht. Ja, halt auch etwas mit Nougat, ja. Nougat-Torte. Dann würde ich, wie würde ich die machen? Schokoladenkuchen, also so Rührteig, Schokoladenrührteig. In der Mitte durcheinander, also es ist ein runder Kuchen und dann in der Mitte, oder noch besser, so rund, aber schmal, also klein und dann aber hoch. Rund, aber schmal und klein. Also okay. nicht, was ist der normale Durchmesser, 24 cm oder so? Oh, keine Ahnung. Weiß und ich gerade gar nicht. Okay. Ich sage jetzt klein, also so 15 cm vielleicht. Dafür höher. Ist so mehrstöckig. Okay. Und dort kommt dann, der wird dreimal abeinander geschnitten, also durchgeschnitten. Ja. Und dann sind die unterste und die oberste Schicht sind, was machen wir? Das passt zu Nougat. Kirsch? Passt Kirsch und Nougat? Ja. Gut. Dann machen wir dort so eine Kirschmarmelade. Dunkel. Also es wird so ein dunkler Kuchen. Der sieht dann so dunkel aus, aber in verschiedenen Farben. Ja. Diese Kirschmarmelade. Und in der Mitte ist so eine dünne, dünne Nougatplatte. Aber dunkel, auch dunkel, ohne ganze Nüsse, also eigentlich nur das, also Nougat ohne Nuss. Ja. Aber halt so dünn, dass man sie auch durchschneiden kann. Und das Ganze ist dann, also sieht dann hübsch aus. So, musst du dir hübsch vorstellen. Ja. Oben kommt noch Garnitur. Irgendwie. Eine Ganache. Ah, genau. Eine Schokoladenganache, auch dunkel, die dann so halb runterläuft. Also nur so ein bisschen. Man sieht den Kuchen noch von außen, okay. So die Füllungsschichten, und da läuft so tropfenweise noch die Ganache runter. Und es ist eine Doppelkirsche als Dekoration obendrauf. Oh, okay. Ja, das ist mein Nougat-Kirsch-Schokoladenkuchen. Ja, den würde ich eigentlich gerne mal essen. Ja, du mach ich dir gerne das nächste Mal. Ja, gern. Hast ja bis Mai Zeit. Gar kein Problem. Leider fehlt mir die passende Kuchenform. Sonst würde ich es natürlich sofort machen. Ach, die kriegen wir. Die bestelle ich dir und schicke sie dir nach Hause. Sehr nett. Ja. Ja. Okay. Okay, mhm. Gut. Gut. Und wie heißt der? Nougat-Kirsch-Torte, oder was? Nougat-Kirsch-Schokoladentorte. Okay. Mit Stil. Ah, okay, mit Stil. Ja, genau. Okay, und für wie viel würdest du den so verkaufen in der Konditorei? Die ganze Torte? Nee, ich würde sagen ein Stück. Ein Stück? Ein Stück für 6,50. Ich überlege gerade, wie viel wirklich so ein Stück kostet. Das ist schon so bei 5 Franken, glaube ich schon. Echt? Ja. Ich glaube, hier sind es, ich würde mal sagen, maximal 3 Euro. Ja, das und dann noch riesig, oder? Ja, schon. Ja, das wäre mein Törtchen. Ja, ich möchte ihn gerne essen. Sehr schön. Jetzt. Jetzt! Ja, du gehst jetzt mit Lucy raus und beim Spazieren ist bestimmt irgendwas. Meinst du, da finde ich eine Torte? Oder nicht? Ja, am Sonntag haben bei euch viele Geschäfte offen, also eben so Cafés ja. Sind viele offen. Ja, ja. Weil hier. Die wären ja blöd, wenn sie am Sonntag nicht auf hätten. Ja, hier sind sie eben ein bisschen blöd. Ach so, okay. Es ist nicht so viel offen. Aber man isst doch hauptsächlich am Wochenende so Kuchen oder Torte. Ja, eigentlich schon, ja. Ah, es gibt ein paar leckere Kuchenläden hier. Wenn du mal kommst, dann werden wir die erobern. Alle testen. Durchtesten, ja. Ja. Gut. Genau. Das klingt nach einem Plan. Sehr gut. Und wenn ihr mit uns Kuchen essen wollt, dann schreibt uns bei Instagram. Oder auf der Website. Genau. Über das Kontaktformular. Ja. Bleibt uns noch was zu sagen? Nö. Oder? Nö. Willst du noch was loswerden? Nein. Ich hoffe, wir sind dem N gerecht geworden und haben ihm eine gebührende Plattform geboten. Ah, ich weiß ja nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Nicht? Nee. Willst du noch eine Schnellrunde? Noch mehr N? Nee. Nee. Nee, das reicht. Das reicht mit dem N. Ach, der N muss zufrieden sein. Ja, ist er bestimmt. Und er hat Platz 2. Ja, eben, das ist halt irgendwie. Das ist mehr wert als. Ja. Ja, dann. Gut. Wir machen gleich wieder einen Termin aus. Und es geht weiter mit dem O. Oh, oh. Aha. Das wird eine runde Sache. Ha! Guter Witz. Okay, das ist der Moment aufzuhören. Na gut. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.